7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und das ist die allerletzte Ausgabe vor der Sommerpause. Es ist also endlich soweit, Sommerpause. Ich brauche sie auch irgendwie dringend, ich weiß nicht warum. Die letzten Tage, Non-PG haben mir fast schon zugesetzt, möchte ich mal sagen. Gestern ja 5 Stunden, einmal 3,5 Stunden, 4 Ecken 2 Elfer, dann noch knapp 1,5 Stunden Non-PG Wrestling. Und also 5 Stunden mit dem Chris, das haut selbst den stärksten Mann um, muss man sagen. Ja, aber ich habe mich jetzt hier nochmal gesammelt in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause und werde versuchen, adäquat und ja auch ein bisschen gelungen, muss man sagen, durch diese Sendung zu führen. Ich habe viele, viele kleine News mit dabei. Natürlich werde ich auch so ein bisschen auf UFC 190 sprechen und es gibt sogar eine Hörerfrage. Auch die wird mit dabei sein, aber zu Beginn, ihr wisst das, zählen natürlich nur die sozialen Kanäle. Also hier mein Aufruf, wie immer, folgt uns mir im Endeffekt auf MMA Radio. Auf Twitter und zwar unter @mmaradio.de und sucht bei Facebook nach MMA Radio und klickt da auf Gefällt mir, genau so heißt das bei Facebook. Und ich rufe natürlich wieder zu Themenvorschlägen und Fragen auf. mmaradio@nonpg.de ist da die richtige Adresse. Und ihr könnt natürlich auch jetzt in der Sommerpause Fragen und Themenvorschläge schicken. Die werde ich dann in der ersten MMA-Radio-Ausgabe dann auch mit berücksichtigen. Ich guck gerade so ganz verstört, wann eigentlich die erste MMA-Radio-Ausgabe nach der Sommerpause an den Start gehen wird. Ich glaube, es ist der 17.8. Da gucke ich gleich nochmal genauer nach. Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. 18.8. Dienstag, 18.8. Da geht's wieder los. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wie gesagt, Themenvorschläge und Fragen. mmaradio@nonpg.de, das ist die richtige Adresse. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die bei iTunes 5 Sterne vergeben haben und würde mich freuen, wenn neue Hörer auch nochmal bei iTunes vorbeischauen und kurz mal MMA Radio bewerten. Das ist wirklich das Brot des Künstlers, wenn es da Bewertungen hagelt und nach Möglichkeit natürlich 5-Sterne-Bewertungen. Darüber freut man sich am meisten. Sonst natürlich wichtig für die YouTube-Zuschauer, Daumen nach oben, teilt die Sachen von MMA Radio, retweetet News, die euch gefallen und so. Sorgt einfach dafür, dass MMA Radio vielleicht ein bisschen bekannter wird und auch den ein oder anderen UFC-Fan erreicht hier in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, die bislang noch nichts davon gehört haben, dass ich mir hier zweimal in der Woche die Mühe mache und versuche euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was in der MMA-Welt so abgeht. mmaradio.de, das ist die letzte Nachricht, ist die Adresse, die ihr ansurfen könnt, um alle älteren Ausgaben von MMA Radio auch zu konsumieren. Und das Archiv wird nach und nach vervollständigt und ich glaube, jetzt habe ich auch soweit erstmal alles mit in der Sendung gehabt, was wichtig ist. Diese Anleitung meine ich natürlich. Los geht's mit ein paar News. Josh Koscheck ist eigentlich kein UFC-Fighter mehr. Er ist zu Bellator gewechselt, sage ich jetzt mal. Also sein Vertrag ist ausgelaufen bei der UFC und hat dann bei Bellator angeheuert. Man weiß auch, dass Josh Koscheck absichtlich relativ schnell 2 Kämpfe hintereinander angenommen hat, um schnell aus diesem Vertrag rauszukommen mit der UFC, um dann bei Bellator irgendwie nochmal nach seiner wirklich spektakulären Performance zuletzt bei der UFC durchzustarten? Fragezeichen. Auf jeden Fall hat sich Josh Koscheck zu Wort gemeldet und meinte, ich pushe das jetzt mal ein bisschen, er meinte im Endeffekt, dass Dana White die Bitch der Fertitas ist. Und es geht im Endeffekt darum, dass Dana White mehr oder weniger so ein bisschen die Drecksarbeit erledigt und die Fertitas sind da so im Hintergrund und steuern Dana so ein bisschen fern. Und warum sagt Josh Koscheck sowas? Er wollte natürlich darauf angesprochen, wie die UFC aktuell ja, diverse Dinge handelt, Reebok-Deal, die Entlassung von Stitch Duran und so sind natürlich da als Thema zur Sprache gekommen und dann fiel eben dieser Satz von Josh Koscheck, er meinte auch noch, er kann keinen respektieren, der seine Fans auf Twitter beleidigt, damit meinte er natürlich diese Twitter-Nacht von Dana White, als er wirklich jeden beleidigt hat, der nicht bei 3 auf dem Baum war. So, wir wissen das natürlich alle als UFC-Fans, wir haben das alles durchgelesen. Es ist ganz unterhaltsam, aber ich verstehe schon, warum Josh Koscheck sagt, als Präsident eines so großen Unternehmens macht das nicht unbedingt den besten Eindruck, wenn du deine Fans da auf Twitter beleidigst. Muss man sich natürlich fragen, ob das ein Dana White nötig hat. Und Koscheck hat noch was Interessantes gesagt. Er meinte, die UFC verliert täglich Fans. Schwierig einzuschätzen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, dass da viele auch einfach nur mal rumkrölen wollen und einfach mal eine Meinung äußern wollen und auf Twitter rumhaten wollen. Ich glaube, dass der durchschnittliche Fan eigentlich ganz zufrieden ist aktuell mit der UFC. Es wirkt so, als ob es immer wieder Leute gibt, die alles kritisieren müssen. Das ist einfach so, das liegt an in der Natur der diversen Leute. Ist auch immer ganz interessant, wenn man auf die Twitter-Accounts klickt und sich dann so durchliest, was die sonst so schreiben. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass da großenteils wirklich nur Beleidigungen und irgendwas ist scheiße steht und selten wird irgendwas mal gelobt. Und das ist dann vielleicht auch einfach der Typ Mensch, der ständig sich über alles beschweren muss. Deswegen, für mich ist das immer nicht unbedingt ein Zeichen, was da so auf Twitter abgeht, wie beliebt die UFC ist, sondern für mich sind es die Ratings, die im Endeffekt darüber entscheiden, ob die UFC momentan gerade angenommen wird seitens der Fans oder nicht. Und natürlich auch YouTube-Klicks und sowas. Darauf achte ich dann mehr. Und da, ich komme auch nachher noch zu den Ratings, erkennt man eigentlich, dass die UFC aktuell ganz gut dasteht. Dann auch noch eine Nachricht, die ich mag solche Nachrichten nicht, aber ich weiß natürlich, wenn ich hier so einen UFC-Podcast mache, muss das mit rein. Die UFC verklagt Wanderlei Silva wegen absichtlichem Fehlverhalten. Klingt natürlich wieder wahnsinnig juristisch. Gemeint sind natürlich Wanderlei Silvas Äußerungen, dass er Beweise dafür habe, dass es gefixte Fights in der UFC gab. Jetzt muss man hier ein bisschen unterscheiden. Ich gehe auch davon aus, dass bevor Sufa die UFC gekauft hat, es gefixte Fights gab. Ob es danach welche gab, ja, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Ich denke mir halt, wenn du als Wanderlei Silva, der von Pride kommt, ja, da wurde er groß, wenn du dich dann dahin stellst und jetzt hier so einen Moralapostel machst, ja, das ist, ach, ich weiß auch nicht, das finde ich nicht so besonders clever von ihm, weil bei Pride weiß man definitiv, dass da Kämpfe gefixt waren. Und ja, manchmal denke ich mir bei Wanderlei Silva, er soll einfach die Fresse halten. Gleichzeitig denke ich aber, was führt eigentlich die UFC hier für einen Affentanz auf? Man weiß, Wanderlei Silva ist lebenslang gesperrt. Er möchte nicht mehr bei der UFC bleiben. Die UFC lässt ihn aber auch nicht gehen. Er wird eh keine Kämpfe mehr für die UFC bestreiten. Im besten Fall wird er irgendwo bei Bellator bei irgendwelchen Meet and Greet sitzen und Autogramme schreiben. Und ich denke mir, ist es der UFC wirklich dieser Stress wert? Lass doch den Vogel einfach gehen. Also, das ist einfach meine Meinung. Da macht man jetzt hier so einen riesen Affentanz und keiner sieht dabei gut aus. Auch die UFC kommt dabei nicht gerade gut rüber. Und sie halten an Wanderlei Silva fest, einfach nur, um die Muskeln spielen zu lassen, sage ich jetzt mal. Weil theoretisch könnte man hier wirklich sagen, ja, okay, Wanderlei Silva, du hast keinen Bock mehr auf die UFC, dann geh halt. Wir brauchen dich auch nicht mehr. Fertig. Kämpfen kann er eh nicht. Er ist gesperrt von der Nevada Athletic Commission. Er kann natürlich im Ausland irgendwo kämpfen, aber das kann der UFC egal sein, weil es gibt im Ausland keine Konkurrenz für die UFC aktuell. Deswegen könnte es ihnen Wurst sein. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die UFC solche Typen einfach gehen lässt. Ja, man braucht da nicht jetzt so einen Affentanz zu verführen. Das ist, wie gesagt, ich finde, da kommt die UFC nicht bei gut dabei weg, auch wenn sie jetzt Wanderlei Silva verklagen. Das hat alles einen üblen Beigeschmack. Also man sollte seitens der UFC relativ schnell gucken, dass man diese Probleme aus der Welt schaffen kann und sich vielleicht von Wanderlei Silva endgültig trennen kann. Das ist jedenfalls mein Tipp in Richtung UFC. Dann, letzte Woche habe ich ja davon gesprochen, ich glaube sogar am Freitag letzte Woche, dass Dwayne Ludwig sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, als er behauptet habe, bei Team Alpha Male sei nur TJ Dillashaw so richtig heiß auf den Titel gewesen. Deswegen ist er auch der Einzige, der diesen Titel gewinnen konnte in der UFC. Und ich habe es berichtet, bei Twitter gab es einen riesen Aufschrei seitens Team Alpha Male. Und jetzt hat sich Dwayne Ludwig dafür entschuldigt für diese Äußerung. Er hat nochmal gesagt, er liebt die ganzen Teammitglieder da, es sind echt coole Leute und er entschuldigt sich, dass er sowas Dummes gesagt hat. Er wollte damit eigentlich nur TJ Dillashaws Hunger ausdrücken, den er auf dem Titel hatte. Also er wollte einfach nur nochmal herausstellen, wie engagiert TJ Dillashaw ist, wie sehr er dafür kämpft, um UFC-Champion zu werden. Und er hat sowas halt noch nie erlebt. Er sagt, die Jungs bei Team Alpha Male trainieren alle wie die Irren. Er möchte überhaupt nicht sagen, oder er hat sich eigentlich falsch ausgedrückt, er will damit nicht sagen, die wollen keine Champions werden. Aber TJ ist nochmal eine Spur krasser. Er hat sowas noch nie, er hat noch nie so ein Engagement von einem Kämpfer gesehen, noch nie so viel Einsatz, noch nie so viel Hunger, einen Titel zu gewinnen. Und das wollte er verdeutlichen mit der Aussage. Und ja, ich finde es okay, dass er jetzt im Nachhinein wirklich, dass sich nochmal zu Wort meldet und das nicht irgendwie totschweigt, sondern sagt, ich habe nichts gegen die Jungs, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der so sehr einen Titel will wie TJ Dillashaw. Und vermutlich hat Dwayne Ludwig sogar recht, dass es genau dieses extra Mühe ist, das den Unterschied macht in der UFC. Ja, also dass du bereit bist, da wo andere schon Dreck fressen, dass du da nochmal eine Portion Dreck oben drauf nimmst. Das brauchst du wahrscheinlich, um ganz oben mithalten zu können und dann auch einen Titel zu gewinnen. Das ist dann wahrscheinlich der kleine, aber feine Unterschied. Und das bedeutet nicht, dass die anderen nicht bereit sind, alles dafür zu geben. Aber ich meine, brauchen uns nichts vormachen. So ein bisschen Talent gehört halt auch noch dazu. Und es gibt halt immer einen Besten und dann viele, die nicht die Besten sind. Und es scheint so, als ob in der Bantamweight Division TJ Dillashaw sehr wahrscheinlich der Beste ist. Obwohl Dominic Cruz da ja eine andere Meinung hat und meinte, dass er TJ Dillashaw, ich spitze das jetzt mal zu, mit Leichtigkeit besiegen kann. Und Dominic Cruz meinte ja auch, dass er Dwayne Ludwig noch ein paar Sachen beibringen könnte. Also da sorgt Dominic Cruz aktuell schon so ein bisschen dafür, dass wir noch heißer werden auf diesen Kampf gegen TJ Dillashaw. Ist für mich auch aktuell der einzige Kampf in der Bantamweight Division, der mich richtig anmacht. Und Frankie Edgar sollte ja 135 Pfund schaffen. Das würde ich mir auch gerne angucken. Dillashaw gegen Edgar wäre auch noch ein Kampf, auf den ich Bock hätte. Dann habe ich für euch jetzt ein kleines Heavyweight Division Update. Das ist eigentlich diese Woche ganz gut gelaufen. Da gab es einige News. Zum einen, ich habe davon gesprochen, dass die UFC gern Alistair Overeem auf der UFC 191 Card gehabt hätte. Overeem hätte damit auch kein Problem gehabt. Er will aber gegen Junior Dos Santos kämpfen. Junior Dos Santos wird allerdings nicht vor Ende des Jahres fit werden. Und deswegen wird Overeem gegen Dos Santos nicht bei UFC 191 stattfinden. Stattdessen sieht es sehr danach aus, dass Andrei Arlovski auf Frank Mir bei UFC 191 treffen wird. Auch das, finde ich, ist ein interessanter Kampf. Zwei in Anführungsstrichen Allstars, die man immer gegeneinander sehen wollte. Also ich weiß noch, als beide relativ gut waren, war das ein Kampf, den wollte man immer sehen. Es gab diesen Kampf nie. Und jetzt deutet einiges darauf hin, dass wir bei UFC 191 Andrei Arlovski gegen Frank Mir zu sehen bekommen. Ist glaube ich, eine Chance für, also na, obwohl Mir sah zuletzt auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, dass hier Arlovski nochmal die Möglichkeit hat, sich endgültig so einen Titelkampf zu verdienen. Also so, mein erstes Gefühl sagt mir, nimm hier Arlovski als Sieger. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da die Vorteile hat gegen Frank Mir. Es ist schwierig zu sagen, Frank Mirs letzte beide Kämpfe waren relativ schnell zu Ende. Und ja, auf jeden Fall, ich habe Bock auf diesen Kampf. So kann man zusammenfassen. Dann wurde noch bekannt gegeben, dass bei UFC 192 Sean Jordan auf Ruslan Magomedov treffen wird. Normalerweise würde ich diesen Kampf jetzt hier nicht mit besprechen, weil beide nicht hoch gerankt sind. Aber ich bin der Meinung, dass Ruslan Magomedov ein Kämpfer ist, den man im Auge behalten sollte. Den habe ich in Berlin gesehen, fand ich ihn ganz beeindruckend, obwohl er da noch ein paar Schwächen hatte gegen Viktor Peschta. Und dann hat er zuletzt auch noch einen Kampf gewonnen. Den sollte man im Auge behalten, Magomedov. Deswegen habe ich den hier mit reingenommen. Und Fabrice Werdum hat sich auch geäußert und hat was ganz Interessantes gesagt. Und zwar meinte er, dass er sich gut vorstellen könnte, im Co-Main-Event zu stehen, wenn Jose Aldo auf Conor McGregor trifft. Also natürlich hat das damit was zu tun, dass er eine Menge Geld verdienen würde. Aber er sagt, Aldo gegen McGregor ist größer als Werdum gegen Velasquez 2 und bei diesem Pay-Per-View mit dabei zu sein, wäre für ihn mit das Größte und er hätte da auch kein Problem damit, dann im Co-Main-Event zu stehen. Aktuell sieht es ja danach aus, dass die UFC versucht, das Ganze für Dezember fix zu bekommen zwischen Aldo und McGregor. Übrigens, da ist auch noch eine Nachricht, die ich letzte Woche vergessen habe. Es hieß ja mal zeitweise, dass die UFC kurz davor sei, das AT&T Stadium in Dallas irgendwie sich unter den Nagel zu reißen. Dann habe ich auch mal erzählt, dass es momentan wieder nicht mehr so gut aussieht. Jetzt sieht es wirklich richtig schlecht aus, muss man fast schon sagen, denn ich habe gelesen, dass man in Calgary für den 5.12. schon ein Hockeyspiel verschoben hat, das da eigentlich stattfinden sollte. Und das macht man eigentlich nicht, wenn jetzt nicht gerade irgendwas anderes in der Halle anstehen würde. Und es gibt noch keine Erklärung, warum man das Hockeyspiel verschoben hat. Auch das deutet darauf hin, dass die UFC da vielleicht dann demnächst mit einem Announcement um die Ecke kommt. Aber es sieht danach aus, als ob man noch nicht dieses Riesenstadion für Conor McGregor gegen Jose Aldo buchen wird. Ich würde es verwunderlich finden, wenn man mit diesem Kampf nach Kanada gehen würde. Also für mich macht Aldo gegen McGregor eigentlich nur Sinn, wenn du diesen Kampf in Las Vegas oder eben im AT&T Stadium stattfinden lässt. Oder was ganz Absurdes, Maracanã oder so in Rio oder irgendwas. Aber das wird nicht passieren. Deswegen würde mich wundern, wenn man Aldo McGregor in Calgary oder irgendwo anders in Kanada stattfinden lässt. Aber es sieht danach aus, dass der 5.12. in Kanada stattfinden wird. Also das ist das UFC-Event am 5.12. So wäre es richtig ausgedrückt. Zurück zu Verdum, der hat auch noch gesagt, sollte das nicht klappen mit dem Co-Main-Event bei Aldo gegen McGregor, dann peilt er eine Rückkehr für Februar 2016 an. Also wir müssen uns dann noch ein bisschen gedulden und wir wissen ja auch noch nicht so richtig, auf wen der gute Fabrice Verdum dann treffen würde. So, was haben wir noch? Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe Ratings für euch und Ratings sind für mich ein wichtiger Indikator, ist die UFC gerade hot oder not? Und da muss man sagen, die UFC hat ein ganz gutes Rating eingefahren mit UFC on Fox 16. Das beste Rating eines UFC on Fox Sommer-Events bislang. 1.7 ist das Rating gewesen, 2.4 war das Rating während dem Main-Event. Ich packe das Ganze mal in handfeste Zahlen. Im Durchschnitt haben sich 2,75 Millionen Leute UFC on Fox 16 angeschaut und den Main Event haben 3,8 Millionen angeschaut. In den Jahren zuvor lag das Rating immer so bei 1.4, 1.5. Zuschauertechnisch lagen wir da so immer zwischen 2,38 Millionen und 2,5 Millionen. Also hat man sich da ein bisschen verbessern können. Ist natürlich auch ein gutes Zeichen für TJ Dillashaw, dass man vielleicht ihn nicht als Draw annimmt, aber zumindest ihn interessant findet. Ich würde es auch gut finden, wenn man mit TJ Dillashaw weiterhin diese Position besetzt bei UFC on Fox. Man hat das ja mit Benson Henderson schon mal gemacht, man hat das eine Zeit lang mit Demetrius Johnson gemacht und ich würde es gut finden, wenn man das jetzt mit TJ Dillashaw auch versuchen würde, dass er regelmäßig als Headliner bei UFC on Fox auftritt. Würde ich nicht so schlecht finden, aber das Rating war, wie gesagt, ganz ordentlich für so eine Sommerveranstaltung bei Fox, denn im Herbst bzw. im Winter und im Frühjahr profitiert die UFC immer davon, dass Fox bei den Footballspielen Werbung machen kann und dann steigen die Ratings nochmal und im Sommer hat man diesen Werbevorteil nicht. Deswegen kann die UFC mit diesem Rating ganz zufrieden sein. Kein wahnsinnig gutes Rating, aber definitiv kein schlechtes. Dann noch ein Thema, was vielleicht auch interessant ist für viele UFC-Fans. Es gibt immer wieder Gerüchte und die halten sich relativ hartnäckig, dass die UFC unzufrieden mit dem Fight Pass ist und dass man da so ein bisschen nochmal ran will. Es heißt, dass man eigentlich davon ausging, zum jetzigen Zeitpunkt mehr Abonnenten zu haben und zunächst sah es ja danach aus, als ob die UFC total überzeugt ist von ihrem Fight Pass und dass der Fight Pass alle Überwartungen übertrifft. Jetzt rudert man da offensichtlich so ein bisschen zurück. Ein kleines Indiz dafür sind auch die weniger gewordenen Fight Pass Events, die man zuletzt gezeigt hat. Also ich kann mich da an letztes Jahr erinnern, gefühlt war da jede zweite Woche irgendeine Fight Pass Show und jetzt sind die wirklich spärlich gesät, muss man sagen. Die UFC hat auch schon reagiert. Zum einen wurden jetzt so Umfragen verschickt an Fight Pass Abonnenten. Ich habe keine bekommen, keine Umfrage. Es kann sein, dass es nur in den USA ist oder nur ausgewählte Abonnenten waren, die diese Umfrage bekommen haben, wo halt explizit gefragt wird, welche Inhalte würdet ihr euch wünschen, was könnten wir verbessern und es wird alles Mögliche da angeboten, zu dem man dann ja oder nein sagen kann. Was war das Spektakulärste? Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein. Im Endeffekt sind das immer so Sendeformate, die man eigentlich von YouTube kennt, also die UFC auf YouTube schon gestellt hat, nur dann vielleicht vermutlich noch ein bisschen ausgedehnt. Was ich gut finden würde, wäre, wenn es irgendwie so einen konstanten Stream beim Fight Pass gäbe, mit Shows, mit, weiß ich nicht, 2-3 Mal am Tag eine News-Ausgabe und ja, und dann von mir ist auch so komplette Events, die man dann einfach nochmal sieht. Sowas würde ich ganz gut finden, aber das stand, glaube ich, nicht zur Debatte. Außerdem hat die UFC reagiert und hat Eric Winter verpflichtet. Den kennt man jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht so sehr. In den USA hat er sich einen Namen gemacht, weil er Rivals.com, das ist so eine College-Sportseite gewesen, zu relativ großem Erfolg geführt hat, wurde dann von Yahoo aufgekauft, hat bei Yahoo auch gute Arbeit geleistet. Und Eric Winter soll sich jetzt so ein bisschen um den Fight Pass kümmern und mal schauen, ob man da noch ein bisschen was pimpen könnte, um mehr Abonnenten zu gewinnen. Bislang war Marshall Selesniak der Alleinherrscher über diesen Fight Pass. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn es da wirklich nur einen gibt, der sich mit dieser ganzen Materie beschäftigt, dass es, ja, dass du so ein bisschen, ja, da den Fokus auf diverse Dinge verlierst und manche Sachen auch nicht siehst, die man vielleicht mal anpacken müsste. Das beste Beispiel für mich ist immer noch das Interface. Das Interface auf dem Fight Pass geht gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel bei Apple TV nach den Weigh-Ins suche von UFC 190, ja, nehmen wir mal an, ich möchte die Samstagmittag gucken, dann ist es echt ein Akt, diese blöden Weigh-Ins zu finden. Manchmal geht es ganz leicht, manchmal nicht. Auf der Webseite ist das Gleiche. Die iPad-App ist nicht so besonders gut, also da muss man definitiv mal ran. Und es wurde ja auch ein Update des Interfaces angekündigt. Man arbeitet daran, man möchte an der Suchfunktion arbeiten. Also da ist momentan hinter verschlossenen Türen viel im Gange. Der Fight Pass soll konsumerfreundlicher werden. Das Content oder der Content fehlt eigentlich nicht. Content ist super, man hat kein Content-Problem oder sowas. Es ist mehr so eine Präsentation, die momentan so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und ja, man sollte irgendwie auch einen Weg finden, glaube ich, dass man nicht sowas hat wie, ich gehe in Deutschland jetzt auf den Fight Pass, klicke auf ein UFC on Fox Event und dann steht, ja, das wird hier in der Region, kannst du dir das nicht angucken. So, das finde ich immer ein bisschen unglücklich, weil man freut sich, klickt drauf und kriegt die Meldung, nee, geht nicht. Und das finde ich immer ein bisschen scheiße. Also ich würde es besser finden, wenn man das irgendwie anders lösen könnte. Dann muss man natürlich regional eine eigene App oder weiß ich nicht, was man da einbauen muss, damit das so kommt. Aber auch ich als Fight Pass-Kunde bin der Meinung, für Live-Events ist das super, auch wenn du konkret ein Event nachgucken willst, aber gerade die Suchfunktion und so, das ist ziemlich lame und so eigener, origineller Content fehlt aus meiner Sicht komplett. Also gerade neue Sachen, selten, dass ich da mal was Gutes finde. Was habe ich hier noch? Okay, dann habe ich noch eine Nachricht bezüglich des Welterweight-Titels. Und auch da fragen wir uns ja, auf wen trifft Robbie Lawler als nächstes? Und es sieht wohl so aus, dass die UFC so ein bisschen in Richtung Carlos Condit tendiert. Das hört man so jedenfalls. Es wurde nichts bekannt gegeben. Es steht auch immer noch im Raum, so ein kleines Tournament zu veranstalten. Also Matt Brown gegen Carlos Condit ist im Gespräch und Hendricks gegen Woodley. Und derjenige, der die beste Performance abgeliefert hat, bekommt dann den Kampf gegen Robbie Lawler. Der kann sich so lange ausruhen und erstmal ein bisschen durchschnaufen nach seinem heftigen Kampf gegen Rory McDonald. Aber es scheint wohl auch eine Tendenz zu geben, dass man aufgrund momentan so ein bisschen fehlender großer Draws sagt, komm, wir brauchen den Lawler, wir brauchen die Titelkämpfe für Pay-Per-Views. Wir machen jetzt einfach Lawler gegen Condit. Wäre mit Sicherheit ein sehr interessanter Kampf. Ich glaube, dass Lawler leichte Vorteile hat. Condit ist eine Maschine, gar keine Frage. Aber Condit ist Striking-mäßig Lawler, glaube ich, unterlegen. Er hat schon gutes Striking, gutes Boxing, gar keine Frage. Ist nicht ganz so akkurat, wie du vielleicht sein musst, um so einen Robbie Lawler zu besiegen. Beide haben ein gutes Kinn, das könnte interessant werden. Also ich hätte tierisch Bock auf diesen Kampf, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn wir so ein kleines Tournament veranstalten würden und dann so den würdigen Nummer 1 Herausforderer ermitteln könnten. Das wäre auch nicht schlecht. Dann habe ich eine Nachricht, die interessiert alle John Jones Fans, denn John Dodson hat sich zu Wort gemeldet und hat eine coole Analogie gebracht zum Thema John Jones. Der ist nämlich aktuell in Rio de Janeiro als einer der Guestfighter und wurde gefragt, wie das eigentlich so mit John Jones bei Jackson Winklejohn in Albuquerque so abläuft. Ganz generell, jetzt nicht speziell nach dem Vorfall, nach diesem Unfall. Und da meinte Dodson, John Jones war eher Miley Cyrus als Hannah Montana. Und das finde ich echt, ist eine clevere Analogie. Ich meine, ihr kennt ja beide. Ich muss sagen beide, weil es wirkt eigentlich wirklich so, als wären zwei unterschiedliche Personen. Das ist ganz interessant. Und ja, Dodson meinte halt auch, John Jones hat sich so nach außen immer so ein bisschen als ruhiger, schüchterner, lieber, netter Typ präsentiert, aber eigentlich war es so eine Bitch wie Miley Cyrus. Also das, ja, war nicht ganz interessant. Und Dodson meinte so, jetzt würde John Jones, das hört man übrigens relativ oft aus Albuquerque, vielen Teammitgliedern helfen, weil er eben auch in Albuquerque lebt. Und Dodson meinte so, wenn du halt dann selber mehr gibst, ja, jetzt wie John Jones, der sich einfach auch um seine Teamkameraden kümmert, dann merkst du vielleicht auch, dass du mehr zurückbekommst, dass sich praktisch Teamkollegen um dich mehr kümmern und versuchen, dir irgendwie zu helfen, wenn es Probleme gibt. Und Dodson meint, dass das momentan so gerade so ein Prozess wäre, den John Jones durchläuft, dass er einfach merkt, okay, ich habe vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut, ich habe mich ein bisschen fehlverhalten, vielleicht ist das jetzt der richtige Weg, um meine Karriere auch in Zukunft erfolgreich zu bestreiten. Es ist ja nicht das Problem gewesen, dass er nicht erfolgreich war, aber menschlich gesehen war der gute John Jones schon offensichtlich schon sehr, sehr fraglich. Dann spezielle Nachricht für Chris. Benson Henderson steht kurz vor dem medizinischen Okay. Der hat ja eine Augenverletzung. Spekuliert man, muss man dazu sagen. Er hat ja nicht genau gesagt, was seine Verletzung ist, aber es sieht wohl danach aus, als ob er eine Augenverletzung gehabt haben muss. Wurde gesperrt, durfte nicht mehr trainieren und natürlich auch keinen Kampf bestreiten. Jetzt sieht es wohl ganz gut aus, dass er bald die Freigabe bekommt. Und sein Ziel ist es, auf der UFC Seoul Card am 28. November zu stehen. Das ganze Event findet ja in Südkorea statt. Und es wäre für Benson Henderson natürlich eine Ehre, in seiner Heimat kämpfen zu können. Würde ich auch cool finden. Ich finde es immer gut, wenn so UFC-Fighter in ihre Heimat kommen, ähnlich wie mit Mark Munoz da abgefeiert werden. Das finde ich immer so. Sowas muss man eigentlich ausnutzen. Mit Conor McGregor hat man das ja auch erlebt, was da in Dublin los war. Natürlich wird es in Seoul nicht sein. Wahrscheinlich nicht sein. Aber man muss das eigentlich ausnutzen, wenn man da so einen Kämpfer hat. Und wenn der fit ist, muss der eigentlich bringen. Wenn wir schon über Conor McGregor reden, eine ganz kleine Nachricht zum Thema Conor McGregor. Der will sich nämlich einen Tiger kaufen. Ja, verrückte Sache. Conor McGregor hat ein CNN-Interview gegeben und es ging irgendwie so darum, wie er trainiert und pipapo. Und er meinte dann so, dass er sich viel aus der Tierwelt abschaut. Und er sagt so, ich habe auch noch nie einen Orang-Utan Gewichtheben gesehen. Trotzdem sind die strong as a motherfucker. Und er meinte dann so, er versucht halt durch natürliche Bewegungen, natürliche Abläufe dafür zu sorgen, dass er fit ist und Muskelmasse aufbauen kann. Und irgendwie kam sie dann zu dem, nee, dann sagte Connor einfach mal so, ja, ich überlege mir auch so ein Tier mir zuzulegen. Und die Alte, die den da interviewt hat, meinte dann so, ja, welches Tier würdest du dir dann holen? Ja, ich glaube ein Tiger. Und da habe ich so gedacht, also wenn zu irgendeinem UFC-Fighter ein Tiger passt, dann Conor McGregor. Und ich würde es fantastisch finden, wenn er sich wirklich einen Tiger kauft. Nicht fürs Tier, klar, bleibt ruhig hier, ihr von Peter. Also keine Sorge, ihr braucht die Seite jetzt hier non-PG nicht flamen. Ich bin nicht dafür, dass sich Leute Raubtiere kaufen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Mike Tyson hat ja auch mal einen Tiger. Gibt's ja die phänomenale Geschichte von Mike Tyson, wie er auf der Veranda seiner Villa stand, mit seinem Champion-Gürtel umgebunden und die wilden Tiger liefen da rum und keiner seiner Freunde traute sich aus dem Auto auszusteigen. Kann man irgendwo bei YouTube nachhören, die Geschichte. Hat Joe Rogan mal erzählt. Nee, hat der Bruder von Eddie Murphy bei Joe Rogan erzählt. So war's. Dann kommen wir nach Brasilien, so langsam aber sicher. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass Jacare der erste brasilianische Kämpfer ist, der einen exklusiven Reebok-Deal an Land gezogen hat. Das an sich ist jetzt keine Riesenmeldung. Die Meldung, die ich interessanter fand, war, dass Reebok eigentlich Jose Aldo wollte, aber Jose Aldo wollte nicht. Denn der hat mit Venom verlängert, hat gesagt, nö, ich brauche keinen Reebok-Deal, fuck you. Das finde ich wiederum ganz cool, weil ihr wisst ja, dass Jose Aldo sich so ein bisschen über Reebok beschwert hat und immer wieder gesagt hat, dass die Kämpfer eigentlich jetzt hier auf der Strecke bleiben finanziell. Und es wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen für alle Kämpfer, für die er gesprochen hat, wenn er jetzt das Aushängeschild für Reebok in Brasilien geworden wäre. Deswegen finde ich den Move ganz cool. Venom wird mit Sicherheit auch einiges auf den Tisch legen, dass Aldo da zufrieden ist, gar keine Frage. Aber ja, ist ein cooler Move. Was hatte ich am Dienstag? Am Dienstag habe ich euch erzählt, dass Anthony Johnson, nee, das war glaube ich letzte Woche, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich erzählt, dass Anthony Johnson bei UFC 190 auf Jan Blachowicz treffen wird. Ist jetzt nicht mehr so. Der Kampf wurde gecancelt. Johnson bleibt auf der Card, trifft allerdings jetzt auf Jimmy Manuwa. Ich Frag mich, ob der bis dahin wirklich schon fit ist. Der hat sich ja irgendwie das Kreuzband gerissen. Das muss eigentlich so im April gewesen sein. Und nach 6 Monaten da wieder, oder noch nicht mal nach 6 Monaten da wieder zurück zu sein, das ist eine Ansage. Bin mal gespannt, ob er wirklich so fit ist. Vielleicht musste man ihn auch nicht operieren, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist das unser neuer, ist das der Co-Main-Event? Wahrscheinlich schon. Anthony Johnson gegen Jimmy Manuwar, Riesenchance für Manuwar. Und für Anthony Johnson ist es wenigstens ein bisschen ein namhafter Gegner, sollte er ihn besiegen. Er hat ja so ein bisschen das Problem, dass einfach momentan niemand da ist, gegen den er kämpfen kann. Für alle Jan Blachowicz-Fans, der wird wahrscheinlich auf der Card bleiben und wird einen neuen Gegner bekommen. Für UFC Dublin wurde der Main Event diese Woche bekannt gegeben. Es ist Dustin Poirier gegen Joseph Duffy. Großartiger Kampf. Ich finde es geil, dass Dustin Poirier so einen Kampf annimmt. Ich bin gespannt, wie Joseph Duffy sich mit so einem Kaliber an UFC-Fightern schlagen wird. Also das wird interessant zu sehen sein, ob er wirklich so gut ist, wie es momentan aussieht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Joseph Duffy eine ganz große Nummer werden kann in der UFC. Also vielleicht wird er nicht so ein großer Draw wie Conor McGregor, aber ich glaube, dass Duffy, wenn das bisher Gezeigte uns nicht täuscht, ein besserer Kämpfer ist als Conor McGregor. Also ich würde hier auf Joseph Duffy tippen in diesem Kampf. Finde ich interessant. Also es ist ein super Main Event. Poirier gegen Duffy ist ein super Main Event. Ich freue mich darauf. Duffy natürlich als Ire wird die Halle wieder zum Kochen bringen. Ja, darauf freue ich mich definitiv. Das wird gut. Bevor ich jetzt zu UFC 190 komme, habe ich nochmal, obwohl ich mache erstmal kurz was mit UFC 190 zu tun hat. Und habe dann noch eine Hörerfrage, die eigentlich ganz gut dazu passt. Und zwar fand ich es ganz interessant, es gab ja jetzt auch wieder viele Media Days. Ich konnte übrigens gar nicht so viel gucken, also von der ganzen Vorberichterstattung jetzt zu UFC 190, weil ob man es glaubt oder nicht, aber ich habe im Urlaub weniger Zeit, Sachen zu gucken, als wie wenn ich sonst auf Arbeit bin, weil ich halt während der Arbeit ab und zu mal das ein oder andere mir angucken kann. Eins habe ich aber dennoch mitbekommen, und zwar hat Ronda Rousey gesagt, sie honoriert das, wie die Fans praktisch für Betsy Cohea momentan agieren und sich für sie freuen würden, wenn sie den Titel für Brasilien gewinnt. Muss aber erstmal einschränkend dazu sagen, dass wenn man sich die ganzen Media Day Geschichten anguckt und Open Workouts, dass die Fans eher auf Rouseys Seite sind. Das finde ich ganz interessant. Also wenn man sich so ein Kreissparometer da aufstellen würde, dann hört man, dass die Leute eher auf Rouseys Seite sind in Brasilien und nicht auf Betsy Coheas Seite. Nichtsdestotrotz sagt Ronda Rousey, diese Leute haben den Gürtel verdient, den UFC-Gürtel, weil sie halt einfach so emotional dabei sind und ihre Kämpfer unterstützen. Und deswegen, Ronda Rousey mit einem großartigen Move, sagt sie, nach meinem Sieg über Betsy Cohea lasse ich meinen Gürtel hier in Brasilien, weil die Fans haben diesen Gürtel verdient. Und das ist so ein geiler Face-Move von ihr. Großartig. Also sie lässt ihren Gürtel zurück in Brasilien. Man kriegt ja, wenn man, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber früher war es so, für jede Titelverteidigung bekommst du einen neuen Gürtel. Und deswegen kannst du natürlich auch einen Gürtel zurücklassen oder lässt halt irgendwie so ein Replika-Belt zurück, das geht ja auch. Ich bin gespannt, wie sich das dann am Samstag in der Halle verhalten wird, ob die Leute eher auf Rouseys Seite sind oder auf Coheas Seite. Jetzt im Vorfeld wirkt es wirklich so, als ob die Leute eher für Ronda Rousey schänden würden. Jetzt zur Hörerfrage vom Patrick. Da geht's auch so ein bisschen um Ronda Rousey. Der fragt, warum wird Rousey gegen Cyborg als der größte Fight, oder das ist, ich glaube, ein bisschen verschrieben, als der größte Kampf aller Zeiten betitelt? Ja, ist ja ganz einfach. Rousey ist in ihrer Gewichtsklasse so dominant wie eigentlich sonst kein Kämpfer mehr. Gleiches gilt für Cyborg, die alles wegknüppelt. Und so gefühlt, wenn man sich so die Women's Division anguckt, 135 Pfund und 145 Pfund, gibt's nur zwei, die einen würdigen Kampf austragen könnten. Und das ist Ronda Rousey und Chris Cyborg. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass Cyborg einfach nicht runterkommen wird auf 135 Pfund. Da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird sie nicht schaffen. So, die UFC will aktuell noch keinen Catchweight-Kampf, obwohl ich der Meinung bin, so ein Catchweight-Kampf macht doch viel mehr Sinn. Weil selbst wenn Ronda Rousey den verliert, kann man danach immer noch sagen, ja okay, sie hat gegen die schwerere Gegnerin verloren, aber sie ist die Königin der Bantamweight Division, denn da ist sie unbesiegt. Schlimmer wäre es doch, wenn Cyborg runtergeht in die Bantamweight Division und dann Ronda Rousey besiegt. Dann nimmt man mehr von dem Glanz, den Ronda Rousey aktuell verkörpert, als wenn wenn, wie gesagt, Rousey einen Catchweight-Fight verlieren würde. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Ronda Rousey Chris Cyborg besiegen würde. Das würde mich nicht wundern. Und ja, einfach so für Frauen-MMA gibt es keinen größeren Kampf. Und ich glaube nicht, dass man so tut, als wäre es der größte UFC-Kampf aller Zeiten, sondern wir beziehen uns hier, glaube ich, eher auf die Women's Division. Und da gibt es nichts Besseres. Rousey Cyborg ist das Ding, was Women's technisch am meisten drawen würde und was für beide Kämpferinnen aktuell die größte Herausforderung wäre. Weil beide Frauen sind einfach so unfassbar dominant in ihren Divisions und sie kämpfen das Beste, was da gerade rumläuft. Also das ist wirklich nicht, dass sie da Fallobst vor die Füße bekommen oder vor die Fäuste. Es ist dann letzten Endes Fallobst, aber es gibt nichts Besseres. Und du hast halt Rousey in der UFC, in der Bantamweight Division und Cyborg in der Featherweight Division bei Invicta. Und man hofft irgendwie, dass die beiden sich einigen können auf 140 Pfund und wir diesen Kampf zu sehen bekommen. Den will ich sehen und den wollen viele andere sehen. Aber man muss ein Fragezeichen dahinter machen, ob es dazu irgendwann mal kommen wird. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich noch zu UFC 190 zu sagen habe. Ich bin ehrlich, richtig heiß bin ich auf das Event nicht. Natürlich Ronda Rousey, die will ich sehen, gar keine Frage. Aber der Rest macht mich nicht so an. Maxdome, bin ich jetzt in Deutschland? Ja. Maxdome überträgt das Ganze. Ist die Zeit hier richtig? Hier steht 10 Uhr am Abend, beginnt die Maincard. Ist das, also ich habe hier eigentlich auf Deutschland gestellt. Jetzt gucken wir mal kurz, wenn ich da auf United States gehe. Nee, da haben die Penner die Zeit nicht aktualisiert. Muss man also selber rechnen. Also, los geht's in Deutschland um 19 Uhr Ostküstenzeit ist dann 20, 21, 22, 23, 0 Uhr. 1 Uhr unserer Zeit geht's praktisch mit den Early Prelims los. 2 Uhr geht's dann weiter mit den Prelims und um 4 Uhr beginnt die Maincard auf Maxdome. Ich wollte eigentlich im Vorfeld noch gucken, ob ich trotzdem via Fight Pass das Event bestellen kann, denn bis Mittwoch konnte ich's. Theoretisch, ich weiß nicht, wenn ich dann auf Bestellen geklickt hätte, ob es dann irgendwie eine Meldung gegeben hätte, aber eigentlich gab es die Meldung, dass sowas hier in Deutschland nicht verfügbar ist, immer schon bevor man zum Bezahlen gekommen ist. Deswegen müssen wir hier mal abwarten. Ich würde mich über Berichte freuen von all denjenigen, die das über Maxdome sich reinziehen. Wie ist der Kommentar? Gab es Probleme mit dem Stream? Weil ich werde es leider nicht live gucken können, denn ich bin im Urlaub, also weit weg und werde keine Möglichkeit haben, das zu konsumieren. Ich muss das dann nachholen. Übrigens auch noch eine Meldung von Maxdome. Ich habe endlich eine Antwort bekommen auf meine Frage, ob es sicher ist, dass es die Events im englischen Originalton auch irgendwann bei Maxdome geben wird. Und die Antwort war, dass gegen Ende der Woche, also das Event findet am Sonntag statt und dann praktisch so eine Woche später, 6 Tage später, dann gibt's das bei Maxdome auch mit dem englischen Originalton. Ist dann also fast eine Woche später, ist fast zu spät. Wenn das 2-3 Tage später kommen würde in der englischen OV, hätte ich damit kein Problem. Aber ja, ich gucke mir mit Sicherheit nicht UFC 190 am 7. August an, wenn ich zu Hause bin. Deswegen ist also diese englischsprachige Option für uns nicht so richtig gegeben. Für alle, die damit kein Problem haben, so lange zu warten, klar. Es gibt also wenigstens die Möglichkeit, sich das Ganze dann noch in Englisch anzugucken. Jetzt aber zur Card. Ronda Rousey, Betsy Cohea. Ja, ich sehe keine Möglichkeit, wie Cohea Ronda Rousey besiegen kann. Ich weiß, es ist die UFC, es ist MMA. Alles ist möglich. Das macht ja diesen Sport aus, dass man nicht so richtig sagen kann, XY hat überhaupt keine Chance. Das würde ich hier auch nicht sagen. Ich würde es schwierig finden, wenn Ronda Rousey es wirklich so machen würde, wie sie gesagt hat, dass sie Betsy Cohea absichtlich lange in diesem Kampf halten will und sie mehr oder weniger vorführen will und verprügeln will für das, was sie gesagt hat. Da kann immer irgendwas passieren. Ich erinnere da an den Kampf zwischen JL Sonnen und John Jones. Der bricht sich einen großen Zeh. Und ja, hätte das ein Referee gesehen, hätte er den Kampf wahrscheinlich abgebrochen und wir hätten JL Sonnen als Champion gehabt. Und ich bin der Meinung, ich verstehe, warum Ronda Rousey vielleicht ein bisschen beleidigt ist, aber ich würde da rausgehen und versuchen, so schnell wie möglich den Kampf zu beenden. Ich gehe davon aus, dass Ronda genau das auch machen wird. Und ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, wie Cohea diesen Kampf gewinnen kann. Da braucht man auch überhaupt nicht rumspinnen und jetzt hier irgendwie so zu tun, als wäre da nur irgendwo eine Möglichkeit, dass sie besser ist als Ronda. Sie hat nicht die Punching Power, um Ronda direkt auszunocken. Jiu-Jitsu-technisch glaube ich auch. Da hast du schon mal das Problem, dass du Rousey erstmal zu Boden bekommen musst. Da musst du dann auch noch bearbeiten. Wenn beide am Boden sind, ist das natürlich auch absolut Rousey-Territorium. Also, nee, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, wie Kohea das Ding gewinnen könnte. Ich habe mir übrigens die Geschichte, die Countdown-Show angeguckt oder das Countdown-Special auf YouTube und meine Güte, Ronda Rousey, was die da so ausstrahlt, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist völlig faszinierend gewesen für mich, Ronda Rousey reden zu hören, sie zu beobachten, wie sie trainiert und so. Sehr beeindruckend. Also ich weiß nicht, das ging mir im Vorfeld nicht so und auch bei älteren Kämpfen von ihr war das bei mir nicht so, aber es beeindruckt mich gerade wahnsinnig, was Ronda Rousey so zeigt und auch was sie so sagt. Also die macht einiges her für mich momentan. Und ich freue mich auf diesen Kampf. Ich würde den gerne live sehen. Ich muss ihn nachholen, leider Gottes. Aber der Kampf ist nicht verkehrt. Ja? Also ich bin gespannt, wie Ronda Rousey hier in Erscheinung treten wird, wie gut sie ist, ob es wieder so ein schneller Kampf wird. Ich überlege gerade, was ich da ausgerechnet habe. Ich habe diese Woche mal geguckt, wie lange Ronda Rousey bislang überhaupt im Octagon gekämpft hat. Also damit meine ich auch ihre Kämpfe bei Strikeforce und bei anderen Organisationen. Und da kam ich bei 11 absolvierten Kämpfen auf 25 Minuten Kampfzeit. Das ist völlig verrückt. Also Ronda Rousey, holy shit. Brauche ich euch aber wahrscheinlich nicht erzählen, wisst ihr selber. Co-Main Event ist Shogun gegen Rogério Nogueira, Little Nog. Das war natürlich dieser großartige Kampf vor 10 Jahren bei Pride. Beide sind halt leider nicht jünger geworden, wie es bei den meisten so ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beide Nogueira-Kämpfe habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Bock drauf. Ich bin ganz ehrlich, auch der Struf-Kampf macht mich nicht so heiß und auch Shogun gegen Nogueira macht mich nicht so heiß. Ich verstehe zwar, warum diese beiden Kämpfe mit auf der Card sind, natürlich auch wegen Ultimate Fighter und so, aber die Card finde ich insgesamt extrem schwach, macht mich nicht besonders an, bis auf den Main-Event und den Eröffnungskampf. Gadelia gegen Aguilar, aber da komme ich nachher noch dazu. Ja, Shogun gegen Nogueira, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob Shogun jetzt hier endlich mal wieder seinen Scheiß zusammenbekommt und einen besseren Kampf zeigen kann, als er zuletzt gezeigt hat. Little Nog, darf man nicht vergessen, ist nicht derjenige, der ständig ausgenockt wird. Little Nog ist derjenige, der ständig verletzt ist, hat seinen letzten Kampf gegen Anthony Johnson zwar verloren, muss man ehrlicherweise sagen, aber der mit dem etwas anfälligen Kinn ist sein Bruder. Auch wenn das anders aussah gegen Anthony Johnson, da gebe ich schon recht, aber man darf nicht vergessen, Nogueira hat vor noch nicht allzu langer Zeit, ja, 2 Jahre, noch Rashad Evans besiegt und damals war Rashad Evans mit Sicherheit noch ja ein anderes Kaliber, als er vielleicht jetzt nach seiner langen Verletzungspause ist. Deswegen, ich kann mich hier auf keine Seite schlagen. Ich hoffe, dass wir einen tollen Kampf zu sehen bekommen. Gerne wieder sowas Verrücktes wie die erste Runde damals bei Pride. Aber richtig Hype löst sich da bei mir nicht. Die Finals von Ultimate Fighter Brasil, ich finde den Fernando Bruno ganz interessant, der trifft auf Glyco Franca. An Bruno kann ich mich noch erinnern, das ist ein interessanter Kämpfer, den sollte man sich mal irgendwie angucken, auch in Zukunft, das ist noch ganz interessant. Was haben wir hier noch? Reginaldo Ferreira gegen die Leno Lopez, das ist jetzt schon wieder so lange her mit Ultimate Fighter Brasil, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wer da besonders gut und schlecht war. Also ich weiß, dass der Reginaldo, der war nicht so verkehrt, der war ganz okay. Bei Lopez weiß ich es jetzt gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch die Ultimate Fighter Finals werden mir auch jedenfalls auf dem YouTube-Kanal der UFC zu wenig nahegebracht. Man muss ja davon ausgehen, dass die meisten UFC Ultimate Fighter Brasil nicht gesehen haben. Und vielleicht sollte man dann vielleicht wenigstens mal so eine kleine Zusammenfassung bringen und kurz ein bisschen was über die Jungs erzählen. Man hat so viel Footage da gedreht in Las Vegas. Verstehe ich nicht, dass man das ein bisschen wenigstens einsetzt. Hätte ich persönlich gut gefunden. Stefan Struve gegen Big Nog. Ich glaube, dass der Skyscraper hier die Möglichkeit hat, endlich mal wieder zu gewinnen. Und jemanden auszunocken, Nogueira ist wirklich nicht mehr der Nogueira, der er mal war. Gleichzeitig ist Struve allerdings auch immer so ein bisschen in Frage zu stellen. Zuletzt 2 Kämpfe in Folge verloren gegen Mark Hunt und dann gab es ja die lange Pause. Dann kam er zurück gegen Alistair Overeem, sah da auch nicht besonders gut aus. Ich möchte hier also auch nicht ausschließen, dass Big Knock irgendwie den Kampf für sich entscheiden kann. Ja, dann haben wir noch Antonio Bigfoot Silva gegen Soa Palaili. Gute Möglichkeit für Palaili, wieder ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen und es dann nicht nur durch irgendwelchen Gesang, sondern durch einen Anführungsstrichen großen Sieg. Man muss wirklich sagen, dass Bigfoot in seinen letzten Kämpfen richtig schlecht aussah und es wirkt ein bisschen so, als ob dieses Testosteron, dieses THT-Verbot ihm ein bisschen zu schaffen macht. Es ist ja auch bekannt, er hat ja irgendwie so einen Tumor, so eine Tumorerkrankung und ist wirklich darauf angewiesen eigentlich, eine Testosterontherapie benutzen zu dürfen, um halt einigermaßen kompetitiv antreten zu können. Und seitdem dieses Verbot in Kraft getreten ist, hat er auch 2-mal verloren. Einmal gegen Orlovsky via K.O. in der ersten Runde und einmal gegen mir via K.O. in der ersten Runde. Und ich glaube, dass Palaili hier die Möglichkeit hat, immer noch einen großen Sieg einzufahren. Auch wenn Bigfoot natürlich, der Name hat ein bisschen gelitten zuletzt, aber trotzdem ist er halt noch ein Name, den man kennt. Und gute Möglichkeit für Palaili, hier einen großen Sieg einzufahren. Er hat ja Walt Harris zuletzt K.O. geschlagen, ist aber fast schon ein Jahr her, war im November 2014. Und es ist ein cleverer Kampf, den man, glaube ich, annehmen muss, wenn man Soa Palaili ist. Und ja, das ist ein Kampf, da freue ich mich sogar so ein bisschen drauf. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Co-Main-Event. Wenn ihr mich fragt, ich hätte den Kampf als Co-Main-Event angesetzt und man hätte zum ersten Mal ein Frauen-Main-Event und ein Frauen-Co-Main-Event gehabt. Und zwar Claudia Gadelha gegen Jessica Aguilar. Jessica Aguilar war bislang bei WSOF, hat da um ihre Entlassung gebeten, weil sie einfach niemanden hat, gegen den sie kämpfen kann. Und sie hat diese Entlassung gewilligt bekommen und trifft jetzt auf Claudia Gadelha. Sie wird bei den UFC-Rankings, die gute Jessica Aguilar, auf Platz 15 gerankt. Das ist, glaube ich, nicht ganz akkurat. Ich glaube, dass Jessica Aguilar besser ist als Platz 15. Für mich ist Gadelha definitiv die Nummer 2 hinter Johanna Jędrzejczyk. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Jessica Aguilar die Nummer 3 hinter den beiden ist. Und für mich ist das wirklich ein Kampf der beiden Top-Herausforderinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Siegerin dann einen Kampf bekommt gegen Johanna Jędrzejczyk. Wer diesen Kampf hier gewinnt, ist schwierig zu sagen. Also, da kann ich mich nicht so richtig festlegen. Das, was ich bislang von Claudia Gadelha gesehen habe, war sehr, sehr beeindruckend. Auch der Kampf gegen Johanna Jędrzejczyk sah sehr, sehr gut aus. Und von Jessica Aguilar habe ich nicht allzu viel gesehen, bin ich ehrlich. Da kenne ich halt viel so vom Hören sagen. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Kampf. Wie gesagt, das ist der Co-Main-Event für mich, definitiv. Darauf freue ich mich am meisten nach Rousey gegen Cohea. So ein bisschen würde ich mich mehr freuen, wenn Aguilar das Ding gewinnt. Man hat dann eine neue Paarung gegen Jędrzejczyk und andererseits möchte ich aber auch nochmal Jędrzejczyk gegen Gadelha sehen. Also, das ist ein Kampf. Ich kann mich, wie gesagt, schwer festlegen. 19-4 ist der Rekord von Jessica Aguilar. 12-1 ist der Rekord von Claudia. Bedeutet, sie hat nur einmal verloren gegen Johanna Jędrzejczyk, sonst alles gewonnen. Ich bin gespannt auf diesen Kampf. Habe ich echt Bock drauf. Ein weiterer Kampf, der interessant sein dürfte, ist Damien Maia gegen Neil Magny. Neil Magny hat zuletzt mit einer beeindruckenden Siegesserie, ich weiß gar nicht, 7 Kämpfe in Folge gewonnen. Mal gucken hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe, genau. Gegen Hui Gui Lim zuletzt ein bisschen Glück gehabt, in der ersten Runde fast K.O. gegangen, sich dann aber wieder gefangen und mit einer wahnsinnig guten Performance abgeliefert. Zuletzt übrigens 2-mal in Folge Performance of the Night, einmal gegen Kichi Kunimoto und dann eben, wie gesagt, gegen Hui Gui Lim. Und ich glaube, dass der Kampf jetzt gegen Damien Maia ein guter Gradmesser ist für Neil Magny, aber wirklich das Zeug dazu hat, in der Welterweight Division mitzumischen, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Kampf, auf den freue ich mich prinzipiell auch, obwohl Damien Maias Kämpfe mir nicht immer so gut gefallen. Ich habe zwar kein Problem mit Jiu-Jitsu-Fights oder so, ja, so muss man es im Endeffekt sagen, aber Damien Maia hat aus meiner Sicht irgendwie einen relativ langweiligen Kampfstil. Tut mir leid, wenn da jetzt der ein oder andere Jiu-Jitsu-Fan die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber es ist nicht so, dass ich nur dieses Striking will, Aber es gibt halt einfach Jiu-Jitsu, das macht Spaß, sich das anzugucken, und es gibt Jiu-Jitsu, das sieht aus wie bei Damien Meyer. So. Dann haben wir Feijão gegen Patrick Cummins. Ich halte eigentlich sehr viel von Patrick Cummins. Er hat zuletzt zwar verloren gegen OSP. Nicht überraschend verloren, aber ja, er sah schlechter aus, als ich eigentlich erwartet habe. Und jetzt gegen Feijão, ich glaube, das ist ein guter Kampf, um wieder auf die Beine zu kommen und den zweiten Anlauf zu starten, nachdem er ja in seinem UFC-Debüt gegen DC verloren hat. Feijão hat zuletzt gegen Ryan Bader verloren. Ja, also ich glaube, dass Patrick Cummins hier die Möglichkeit hat, sich wieder so ein bisschen zu rehabilitieren. Dann haben wir noch Wally Alves. Oh, das ist auch ein guter Kampf. Wally Alves gegen Nordin Taleb. Nordin Taleb ist jetzt nicht mein Lieblingskämpfer, so stylisch gesehen. Aber Wally Alves ist mir im Gedächtnis geblieben von der dritten Ultimate Fighter Staffel. Das ist echt eine Maschine, ist auch 9-0. War jetzt lange nicht mehr aktiv. Ich muss mal gucken, wann der seinen letzten Kampf bestritten hat. Der war auch verletzt dann eine Zeit lang. Am 8.11.2014 hat er zuletzt gekämpft gegen Alan Juben, hat er damals gewonnen. Ich glaube, der Kampf war nicht ganz so unterhaltsam wie der Sieg des Ultimate Fighter Turniers gegen Marcio Alexandre. Also das ist auf jeden Fall ein Kämpfer, auf den habe ich Bock. Deswegen freue ich mich auch auf diesen Kampf, kann ich euch auch ans Herz legen. Yuri Alcantara gegen Leandro Issa. Ich bin großer Yuri Alcantara-Fan. Das liegt nicht daran, dass ich ihn in Berlin live gesehen habe. Nee, ich finde, der zeigt wirklich immer sehr, sehr gute Leistungen. Bis auf den Frankie Saints-Kampf, den er zuletzt verloren hat. Ich weiß nicht, was mit ihm da los war, aber da war er einfach nicht der Yuri Alcantara, den man kennt. Ich hoffe, dass er jetzt wieder ein bisschen besser drauf ist und diesen Kampf gegen Leandro Issa gewinnen kann. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie Leandro Issa zuletzt abgeschnitten hat. 2 Siege in Folge in der UFC gegen unbekannte Namen. Von daher können wir das so ein bisschen vernachlässigen. Aber einmal Performance of the Night sehe ich hier. Okay, aber ich denke mal, dass das ein Kampf ist, den Alcantara für sich entscheiden könnte. Die Prelims machen mich ehrlich gesagt schon an. Also Alves gegen Taleb, Alcantara gegen Issa, Maya gegen Magny finde ich halt interessant, wie Neil Magny mit dieser Herausforderung zurechtkommt. Und ja, die Rückkehr von Patrick Cummins finde ich auch ganz interessant. Dann haben wir noch Vitor Miranda, Trainingspartner von Little Nog, gegen Clint Hester. Clint Hester ist auch immer ein Typ, den man sich gerne anguckt. Also das könnte auch ein ganz interessanter Kampf werden. Vitor Miranda ist uns vielleicht auch noch, oder dem einen oder anderen auch noch bekannt, von Ultimate Fighter 3 Brasil. Hat im Finale gegen Shoeface verloren, gegen Antonio Carlos Jr. Wenig überraschend, muss man dazu sagen. Aber es ist kein schlechter. Jake Collier zuletzt besiegt im Dezember. Könnte interessant werden. Clint Hester kommt, glaube ich, aus einer Niederlage, wenn ich das richtig noch im Kopf abgespeichert habe. Gucke ich auch nochmal schnell drauf. Mensch, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Aber was soll ich machen, wenn es wichtig ist? Genau, hat gegen Robert Whittaker am 7.11. verloren. Davor allerdings gute Performance gezeigt. Ja, interessanter Kampf, schöner Early Prelim Fight, und der Eröffnungskampf ist Hugo Viana gegen Guido Canetti. So würde ich es mal aussprechen. Hugo Viana kennt man natürlich, Wolverine. Wie hat der eigentlich zuletzt gekämpft? Weiß ich auch nicht mehr, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Oh, der hat gegen Aljamain Sterling verloren, da kann man mal verlieren, und davor gegen Junior Hernandez gewonnen. Wer auch immer das ist. Ja, insgesamt, die Karte ist okay, so kann man es mal sagen. Es sind ein paar interessante Kämpfe dabei. Die zwei Frauenkämpfe, auf die freue ich mich, wie gesagt, sehr. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Das war's, Mensch. So schnell kann es dann doch rum sein. Gerade eben beschwere ich mich mehr oder weniger noch, dass ich hier wieder so lange mache. Eins habe ich noch, weil ich gerade im Chat lese. Wir senden ja übrigens jetzt live, nur für den Fall, dass ihr euch da mal irgendwie hier mit zuschalten wollt. Ich werde das dann immer auf Twitter, Facebook und auch auf YouTube bekannt geben, wenn es Live-Sendungen gibt. Dann könnt ihr so ein bisschen daran teilnehmen. Und ich habe auf YouTube jetzt gerade noch die Frage bekommen, ob auf Maxdome das Ganze auf Deutsch kommentiert sein wird. Ja. Das ist das Problem vieler UFC-Fans. Maxdome setzt Tobias Dreves und Oliver Kopp dahin, aber aus meiner Sicht sind das, also wenn ich mir jetzt Kommentatoren aussuchen dürfte, die das Ganze auf Deutsch kommentieren, dann würde ich die beiden nehmen. Also das ist wirklich noch ein geringes Übel, das uns da ins Haus steht. Da hätte es wirklich deutlich schlimmer kommen können. Deshalb Ich bin auf Rückmeldungen gespannt eurerseits. Sollte euch das Ganze dann doch gefallen mit Oliver Kopp und Jürgen Drews, hätte ich fast gesagt, dann schreibt das doch. Vielleicht macht der Jürgen Drews auch noch mit. Gut, Tobias Drews heißt er natürlich, muss man hier klarstellen. So, gut, das war's. Wie gesagt, jetzt Sommerpause, 2 Wochen lang und danach sind wir wieder da mit Non-PG und ich hier mit MMA Radio. Viel Spaß am Samstag oder am Sonntag, wann auch immer ihr das Ganze anguckt, mit UFC 191. Tschüssi, Kosti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...